Damen und Herren, darf ich mich vorstellen, ich bin heute Ihr Reisebegleiter in eine Region, in eine Geschichte, in der Krieg herrscht. Wenn Sie da auf der linken Seite aus dem Fenster schauen, dann sehen Sie die Nuba-Berge, die den Norden des Sudan vom Süden trennen. Und da unten sehen Sie unter den Bäumen die Leute, die jetzt vor unserem Flugzeug wie in Panik flüchten. Das sind die Nuba. Sie kennen die Nuba von den Fotos der Leni Riefenstahl. Sie war in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts zu Gast bei den Nuba. Und sie hat mit ihrer Kamera zahllose Fotos dieser Leute und ihres Lebens gemacht. Das sind unschätzbare Fotos, wie wir jetzt alle wissen. Vous savez, la sensation à Paris cette saison, c'est la matière. Ein absoluter Tabu. Incroyable, un parchemin fait de peau humaine, soyeux et blanc. Mesdames et messieurs, une hérésie suprême. Ce parchemin soyeux et fragile, c'est ça qui fait l'excitation à Paris. Ganz Paris spricht von diesem Hochzeitskleid. It's amazing. It's the real sensation this season. Noch nie in der Geschichte der großen Zivilisation haben Modedesigner ihre großen Kleider aus Menschenhaut geschneidert. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, with a heavy heart, I turn our attention to the plight of Sudan's Nuba people, who are fleeing their homes in the tens of thousands. There are widespread reports that Sudanese forces are bombing, shelling, and executing civilians in the oil-rich state of South Kordofan. Was für ein wunderschönes Material. Dekadent, brüchig, glänzend. Die Shows, alle ausverkauft. Die großen Zeitungen voll mit Fotos, mit Interviews, die horrend teuren Kleidungsstücke binnen in Sekunden ausverkauft. An Scheichs, Bankiers, Stammesfürsten, Medienzare, Oligarchen und... Was für ein wunderschönes Material. Very nice skin, sir. Danke. Ja, wirklich, eine sehr schöne Haut. Und hier auch eine sehr schöne Haut. Very nice skin, sir. Frau von Karajan, die Herren aus den Nuba-Bergen sind zufrieden mit Ihnen. Das freut mich aber. Gerne, Anfayai. Nice to meet you. And du, Gorahan. What did your master of writing mention? Er sagt, die Haut aber ist nicht alt genug. Schauen Sie, dort, beim Fenster. Die könnte Ihnen gefallen. Near the window, you see? Das Nuba-Pergament von Krock und Petschinka. Regie Petschinka. Frau Riefenstahl? Sie? Hier? Ja, ich hier. Aber... Sie sind doch gestorben. Gestorben, ja, das ist es, was die ganze Welt denkt. Aber ich bin nicht gestorben. Dann sind Sie jetzt... Rechnen Sie es nicht aus. Ich freue mich, Sie zu sehen. Erkennen Sie mich? Sie waren mein Assistent im Jahr 1970. In den Nuba-Bergen. Ja, ich kann sehen. Wir können sehen. Ja. Aber warum sind Sie hier? Aber warum sind Sie da? Ihr Deutsch ist fabelhaft nebenbei. Sehr gut. Schwierig. Also warum sind Sie da? In diesem Hotel an meinem Bett? Weil die Situation in der Nuba-Berge schrecklich ist. Ich habe das gelesen. Sie werden sehen, das Einzige, was von euch übrig bleibt, das sind meine Fotos. You have to see now there is no people, because most of them they run to the mountains to hide themselves in the caves with the children and the women. Now even today is Sunday, but nobody can go for prayers because they are afraid they will be bombed. Den Nuba wird es nicht mehr lange geben. Und da haben wir entschlossen? Beschlossen. Beschlossen. Danke. dass wir unsere Geschichte aufschreiben. Und die müssen Sie auf ein spezielles Pergament schreiben. Ja. Dann sind Sie hier absolut richtig. Und jetzt sagen Sie mir bitte, warum Sie hier sind. Nein, ich werde Ihnen was anderes sagen. Die Nuba wollen ihre Genesis auf Menschenhaut schreiben. Und diese Haut wird meine Haut sein. Ja? André? Ja? Hörst du mich? Tante Jenny? Ja. Ich werde Ihnen was sagen, mein Lieber. Ich habe Freunde bei der UNESCO in der Abteilung Weltkulturerbe. Bringen Sie mir ein Telefon. Darf es auch ein Handy sein? Ich habe eine Bitte an dich, André. Ja? Du musst mich besuchen kommen. Ja, gut. Wann? Aber ich bin nicht zu Hause. Nicht in Berlin, ich bin in der Schweiz. In der Schweiz? In einer Art Sanatorium. Lise, hör zu. Ich habe da was, das wird dich interessieren. Die Nuba wollen ihre Bibel notieren. Und das muss auf einem speziellen Pergament sein. Ja, Menschenhaut. Und ich habe denen eben angeboten, dass das meine Haut sein wird. Ja, ich weiß. Ach, Schwester, sagen Sie dem Herrn, er muss aufhören zu singen. Oder Sie bringen ihn in ein anderes Zimmer. Jetzt, sofort! Lies, entschuldige. Ich weiß, dass ich einen Vertrag habe mit dem Argentinier, aber du wirst mich aus diesem Vertrag rauskaufen. Ich will, dass der Mythos der Nuba auf meine Haut geschrieben wird. Und weißt du, was ich noch will? Dass du diese Schrift dann groß präsentierst in Genf als Weltkulturerbe. Als ich das Zimmer betrete, das meine Tante hier in diesem Sanatorium bewohnt, André. Als ich das Zimmer betrete, sitzt die Tante auf ihrem Bett und lächelt mich an. André, bist du da? Du siehst fantastisch aus, Tantchen. Danke, setz dich. Aber mal ehrlich, Tante Jenny, das hier, das ist kein Sanatorium. Das ist ein Nobelhotel. Und du denkst, ich könnte mir sowas leisten, mehr als ein paar Tage. Hä? Diese ganze Aktion ist ein weiterer Beweis ihrer Kreativität, denke ich. Wie man das Familienvermögen durchbringen kann, sodass dem Erben nichts bleibt als ein paar hunderttausend Euro Schulden. Nein, diesmal nicht. Diesmal habe ich auf die andere Seite gewechselt. Diesmal karre ich Geld heran. Ah ja. Und nicht so wenig. Und wodurch, meine liebe Tante? Indem ich hier arbeite, mein lieber Neffe. Und als was? Tante Jenny? Als Pergament-Rohstoff. Weißt du, seit ich gelesen habe, dass man sich in seinen letzten Lebensjahren hier in diesem Hotel zu Pergament verarbeiten lassen kann, also nicht sich selbst, sondern seine Haut. Nur die Haut. Seit diesem Moment habe ich gedacht, das will ich. Dich zu Pergament verarbeiten lassen? Ja. Und wenn es dann soweit ist, wenn die Haut dann fertig ist, dann bin ich selber auch fertig. They want us to go away. They want to kill everybody here. And they want to destroy any sort of infrastructure that's here. They know the hospital is important to the people. They want to demoralize everybody. They want to drive people out of here. So they want to destroy us so they can drive this us away. This is a crime. This is the only thing that makes any sense. Humanity. There's nothing militarily here. And how long have your people been here? Since creation. Weißt du, die sind gekommen. Das war eine ganze Delegation. Wer ist gekommen? Die Herren aus den Nubabergen. Ah, ja. Die Herren aus den Nubabergen. Sie kommen in den Saal, der Direktor führt sie herum, Monsieur Bonnard, von Bett zu Bett. Es sind Spezialbetten. Wir unter uns, wenn wir sprechen, sagen Griller. Weil wir gedreht werden über dem Betteinsatz, der dann warm wird. Und das muss man sich erst gewöhnen an dieses Drehen. 2 Stunden wird man gedreht, am Vormittag und 3 am Nachmittag. 5 Stunden täglich? Oh. Weißt du, dann habe ich einmal meine Schlaftablette nicht geschluckt. Und da merke ich, wir werden auch in der Nacht gedreht. Du musst auch in der Nacht arbeiten? Ja. Tantchen, ist das nicht unangenehm? Nein, wir bekommen ja diese Kügelchen. Und die versetzen uns in Trance. Weil ich habe so schöne Träume. Ich träume vom Fliegen und weißt du, dann hat mir der Pfleger gesagt, er kann mir auch ganz andere Sensationen verschaffen. Gefällst du ihm, ja? Und ich frage ihn, was denn? Und er sagt, Reisen in die Vergangenheit. Zu den Ursprüngen der Menschheit in den Garten Eden. Solche Pillen will ich auch, denke ich. Sind die auch da in der Lade? Nein, André, die steckt er mir zu am Abend. Gut, sie will sie mir nicht geben. Je öfter man diese Kügelchen nimmt, diese Reisebegleiter hin zu den Uranfängen der Menschheit, desto weiter kommt man zurück. Und das Lächeln auf ihren Lippen, was sagt mir das? Sie hat jemanden getroffen auf dieser Reise. Ja, ich habe jemanden getroffen. Einen Pfleger, denke ich. Einen Fürsten. Und weißt du, wenn du in meinem Alter, wo du seit Jahren nur diesen Murks von Silks hattest, jemanden triffst, der dich begehrt, und der dich ins Gras wirft, also auf eine Decke am Ufer eines Sees, und du feierst mit dem eine ganze Nacht durch, dann bist du in der Früh so. Ja, wie soll ich das beschreiben? Wozu denn beschreiben, Tante Jenny? Ich kenne das doch. Kann mich erinnern. Ich habe die ersten Wochen jede Nacht in seinen Armen verbracht. Bin ich zu ausführlich, zu intim? Aber nein, Tante Jenny. Ja, ich weiß. Ich bin ein bisschen ausführlich. Aber weißt du, die Nachbarinnen hier, die reden nicht mit mir. Die eine schreibt in ihren Gedanken ein Buch, das der Ernst auf ihrer Haut gedruckt werden wird. Und die andere entwirft Flügel von riesigen Schmetterlingen und Muster, die darauf gezeichnet werden sollen. Ach, der Grill schaltet sich ein. André, du musst jetzt kurz raus. Setz dich auf die Terrasse. Der Blick ist fantastisch. Und in dem Moment wird die Tante leicht angehoben. Das Bett senkt sich, die Matratze fährt unter ihr weg. Und ich sehe, die Tante liegt auf einem Netz. Und von oben senkt sich ein Netz auf sie. Und sie liegt jetzt zwischen diesen beiden Netzen. Und dann beginnt der Metallrost des Bettes zu glühen. Es ist kein heißes Glühen, es sind irgendwelche Wellen, die ausgestrahlt werden. Wenn Sie jetzt alle bitte den Saal verlassen könnten. Ich setze mich hinaus auf die Terrasse und schaue in den Park des Hotels. Ein Kellner kommt, bringt ein Gläschen Wein. Gut, denke ich. Da ist der Grill. So viel ist ja mal wahr. Da ist diese Terrasse, da ist der Park, da ist dieses unglaubliche Panorama, da ist der Kellner und da ist der Wein. Prost! Ich bin jedes Mal begeistert, wenn ich hier auf dieser Terrasse stehe und diese fantastische Aussicht genieße. Oh, Entschuldigung. Bonnard. Jacques Bonnard. Ich bin hier der Generalmanager. Ich erfahre von Monsieur Bonnard, die großen Schweizer Banken haben sofort nach der Präsentation des Hochzeitskleides aus Menschenhaut, damals in Paris des Jahres 2000, reagiert und binnen Jahresfrist eine ganz neue Industrie aus dem Boden gestampft. Die Human Skin Corporation. Sie können jetzt wieder zu Ihrem Tantchen. Danke, sage ich und weiß sofort, das ist er. Ich bin Ihr Pfleger, ja? Konrad. Ich verstehe. Noch sehr agil, Ihr Tantchen. Mhm. Besonders unter dem Einfluss dieser Kügelchen, ja? Ja, da leuchten Ihre Augen. Ich bin so glücklich, so glücklich. Ich sehe es dir an. Es ist eine solche Wonne, zu wissen, dass man selber das... Vielleicht erzählst du mir zuerst über die Nuba. Weißt du denn, warum diese schwarzen Herren aus den Nuba-Bergen da waren? Ja, ja, das wollte ich dir erzählen, bevor der Grill eingeschaltet wurde. Und was wollten die hier? Die Nuba. Ich weiß ja nicht, ob du die Riefenstahl-Fotos gesehen hast. Das ist sehr lange her. Ich habe sie gesehen. Die Herren aus den Nuba-Bergen hatten sie mit, als sie das zweite Mal hierher kamen. Die waren schon zweimal da? Ja, beim zweiten Mal haben sie mir die Fotos gezeigt. Sie haben mir auch das Buch geschenkt. Es liegt an der Lade. Und ich muss sagen, ich habe geweint, wie da eine Nuba die Riefenstahl erkannt hat. Leni Riefenstahl? Ja, die liegt da drüben beim Fenster. Ah ja, denke ich. Tante Jenny hat ja ihre Kügelchen gegessen. Und ich entspanne mich, denn ich weiß, sie wird mir jetzt von Leni Riefenstahl erzählen, die im Jahre 2003 gestorben ist. Weißt du, sie ist nur für dich und mich und die ganze Weltöffentlichkeit gestorben. Aber sie hat hier angeheuert. Hier. In der Pergamentindustrie. Die war doch vorher schon ein wenig vertrocknet, denke ich. Ein argentinischer Multimillionär hat ihr seit dem Ende des Krieges das ganze Leben finanziert. Und seit es diese Human Skin Corporation gibt, hat er einen Vertrag mit ihr. Das ist sicher so ein Rindermilliardär mit deutschen Vorfahren, denke ich. Und wenn sie soweit ist, wird er irgendein Buch auf ihre Haut schreiben lassen. Mein Kampf, denke ich. Binär. In Nullen und Einsen. Ein Comic. Tom und Jerry. Die Maus. Von Art Spiegelmann. Einen großen Text hätte sie sich gewünscht, aber nicht die Maus von Art Spiegelmann. Auf den Fotos sieht man, wie begeistert sie war von diesen schönen, nackten Menschen mit ihren Körperbemalungen und ihren Tänzen. Aber das gibt's ja alles nicht mehr. Was gibt es nicht mehr? Na, das alles, was auf den Fotos zu sehen ist. Die Nuba gibt's noch, aber diese alte Kultur gibt's nicht mehr. Die jungen Männer sind alle bei diversen Rebellenarmeen und die alten Männer und Frauen und Kinder leben versteckt in den Nuba-Bergen und... Gut, die Nuba sind hierher gekommen. Warum? Sie sehen Leni Riefenstahl und? Hast es eilig, André? Nein, entschuldige. Die Nuba sind da, weil sie ihre Geschichte, also ihre Genesis, aufschreiben wollen. Auf Menschenart? Ja, und zwar auf meine... Auf deine? Ja. Zuerst denken sie, sie werden sie auf die Haut von Leni Riefenstahl schreiben. Und die hat ja auch gleich alles ausgemacht mit der UNESCO. Und dass dann dieses Nuba-Pergament in einer Ausstellung präsentiert wird. Aber dann kommt der Grand Master of Writing, so ein sehr schöner Nuba, und prüft ihre Haut. Leni Riefenstahls Haut? Ja, und er ist nicht zufrieden. Ich habe das an seinem Gesicht abgelesen. Die Nuba haben nichts gesagt. Sie haben gelächelt. Aber ich habe doch gesehen, er sagte nein. Mindere Qualität. Und dann? Dann haben sie sich beraten. Und der Grand Master of Writing geht durch die Reihen der Betten und an meinem Bett bleibt er stehen. Er nimmt meine Hand, prüft die Hand. Ich heb das Hemd, er prüft die Haut. Da, schau da, an meiner Brust. Wo auch der Pfleger Konrad immer prüft, denke ich. Und dann sagt mir der Nuba, der Deutsch spricht. Da spricht einer Deutsch? Ja, der da damals die Kameratasche getragen hat. Und was sagte er? Er sagte, Ihre Haut ist wunderbar. Wissen Sie, wir würden gerne auch eine Kopie unserer Bibel anfertigen. Würden Sie denn diese Kopie sein wollen? Unsere Lady Copy? Und da hast du sofort zugesagt. Ohne mit der Wimper zu zucken. Und gibt's da schon einen Termin? Sobald ich fertig bin. Womit? Na, mit der Produktion. Und das kann noch 1, 2, 3 Monate dauern. Verstehe. Na, freust du dich nicht? Deine Tante Jenny hat die beste Haut der ganzen bisherigen 15-jährigen Pergamentproduktion. Dieser Human Skin Corporation. Doch, ich, klar, freue ich mich. Aber nicht rasend. Doch, doch. Lady Copy. Und weißt du, die wollten hier keinen Aufruhr, weil ja die Riefenstadt schon alles ausgemacht hatte mit der UNESCO. Aber in dem Museum in Genf wird nicht sie liegen. Da werde ich liegen. Dann ein Anruf von Monsieur Jacques Bonnard. Die Produktion ist abgeschlossen, das Flugzeug steht bereit. Morgen kommen die Herren aus den Nuba-Bergen, um die Pergamente abzuholen. Ob ich auch kommen will? Als ich in das Hotel Bella Vista komme, ist die Tante dünn wie ein Leichentuch. Ist alles gut, Vater? Ja, Tantchen, alles gut. Alles ist gut. Alles ist gut. Die ganze Reise ist vorbereitet bis hin zum Tor des Paradieses. Verzeih mir, ich bin zu schwach. Die Tante wird in eine große metallene Kühlbox gelegt. Und auch die Nummer 1 wird verpackt. Frau Leni Riefenstahl, dünn wie eine Luftmatratze, aber die Haut rosig und gespannt. Die beiden werden in das Privatflugzeug der UNESCO verladen. An Leni Riefenstahls Seite Takin, der ihre Kameratasche getragen hat, damals im Jahre 1970. Und der jetzt selber eine Kamera in der Hand hat, um den Transport der Pergamente von der Schweiz bis hin zu den Nuba-Bergen zu dokumentieren. Nach einem 9-stündigen Flug, von dem die beiden Pergamente nicht viel mitbekommen, sie haben sowohl die Weigerung der sudanesischen Behörden verschlafen, unsere Diplomatenpässe anzuerkennen, als auch die hunderten Telefonate, die dazu führten, dass wir doch weiterreisen dürfen, haben die Umverladung in eine kleine Propellermaschine verpasst, die tagelang nicht abfliegen darf, weil die Regierung eben eine Säuberung der Nuba-Berge aus der Luft beschlossen hat, haben den Ausfall des Stromaggregats knapp überlebt, ohne davon auch nur im geringsten Notiz zu nehmen. André, wenn Sie auf der linken Seite aus dem Fenster schauen, sehen Sie die Nuba-Berge und das, was von unseren Villagen übergeblieben ist. Wir landen und das Flugzeug wird sofort von Leuten umringt, die uns zuwinken. Die beiden Pergamente werden in die Hütte gebracht, in der schon alles hergerichtet ist für die Beschriftung. Kommen Sie, André. Kommen Sie. Ich erfahre, die Nuba, die auf die Jagd nach den Federn ausgeschickt worden sind, nach den Vögeln, mit deren Federn geschrieben werden muss, sind gestern zurückgekehrt. Sie haben in dem ganzen Wald nur ein einziges Paar dieser Vögel gesehen. Und sie haben überlegt, ob man dieses letzte Paar töten darf. Sie hatten keinen Handyempfang dort in dem Wald. Konnten sich mit niemand beraten. 2 Tage und 2 Nächte haben sie diskutiert, mit dem Ergebnis, die Genesis ist wichtiger als diese Vogelart. Und sie haben die Vögel vom Baum geholt. Hey! darf teilnehmen an dem Ritual, mit dem diese Federn in den Rang eines heiligen Schreibgerätes erhoben werden. Als ich nach dem Textbuch frage, erfahre ich, es gibt keines. Wir werden die Geschichten live sammeln. Wie? Wir haben unsere Handys über eine App verbunden, sodass wir eine Art Audiokonferenz machen können. Und dann will man gemeinsam bestimmen, wie die Geschichte formuliert werden soll. Und vor allem, welche der vielen Geschichten von Anfang der Welt. Das kann Monate dauern. Ja, das hoffe ich, dass es nur Monate dauert. In der Hütte des Grandmaster of Writing ist alles bereit. Die Tante schläft. Ich hoffe, sie spaziert am Ufer des Sees entlang, von dem sie mir in der Schweiz erzählt hatte, hin zu dieser Wiese, wo sie den Fürsten treffen und sich mit ihm vergnügen wird. Szene 146. Leni Riefenstahl gibt kleine Kommandos, die an ihre Tätigkeit als Regisseurin erinnern. Langsame Blende auf den Propaganda. Arika denkt Adam. Der Grandmaster of Writing gibt seinem Lehrling der Kalligraphie, Adam, letzte Anweisungen. Er selbst, also der Master, wird Tante Jenny beschriften und der Lehrling wird auf die Haut von Leni Riefenstahl schreiben. Neben mir nimmt Takin Platz. Er wird mir übersetzen. Ist der Lehrling des Meisters traurig? Ja, sehr traurig. Weiß man auch warum? Sein Mädchen wurde vorige Woche bei einem Bombenangriff erschlagen. Er sagt, in den alten Geschichten, die wir seit langer Zeit nicht mehr erzählt haben, weil wir mit dem Kampf gegen die Ausrottung, mit dem Aufräumen nach den Bombardements, mit den Aufbauen der zerstörten Häuser und dem Begraben der Toten und dem Trösten der Überlebenden, mit dem Kampf um das Essen und Trinken beschäftigt waren, in den alten Geschichten also wird erzählt, dass der erste Nuber in einem großen Ball aus reinem Gold langsam aus dem hohen Himmel herabschwebte. Und da hebt ein erstes großes Summen an von hunderten SMS, die eintreffen. Erste Einsprüche landen hier in der Hütte. Widersprüche, Ergänzungen, Vorschläge. Was sagen die Leute? Es war kein Gold. Es war eine Kugel aus weißen Federn. Nein, aus der Haut von Gazellen. Es war keine Kugel, es war eine Barke. Und der Nuber war sicher nicht alleine, sagt er. Kennst du einen Nuber, der alleine reist? Es war ein Mädchen an seiner Seite. Und das Mädchen hat er uns da gelassen? Dann sag mir, wo ist sie? Die Kleine will ich mir anschauen. Antwort, schreit er. Adam, galam yeno angtimen. Und der Grandmaster of Writing taucht seine Feder in diese Tinte, eine Mischung aus japanischer Tusche, Blut und wer weiß welchen Säften. Und er gibt dem Lehrling zu verstehen, dass er auch seine Feder eintauchen möge. Nuba, Nuba Oli, Bische, Bische, Kidia, Dabtong, Tenusu, Li Midling. Der erste Nuba schwebte in einem großen Ball aus reinem Gold, langsam aus dem hohen Himmel herab zur Erde. Und er landete in einer Bucht am großen Wasser. Er sagt, da wo jetzt die Piraten patrouillieren. Und er hört den Gesang der Vögel. Und er schwamm im Wasser wie ein Fisch. Masik. Und über ihm der blaue Himmel. Yeng do long. Und die Sonne meling, meling. Warf ihr Strahlen auf seine glänzende schwarze Haut. Und das Mädchen, das mit ihm gekommen war, sprang zu ihm ins Wasser. Und er tauchte nach einem Muschel und brachte sie ihr. Sie sagt, und sie liebten sich. Und sie schwammen ans Ufer, legten sich in den Schatten und liebten sich. Er sagt, Löwen und Schlangen und Skorpion waren noch nicht erfunden. Auch die Kalaschnikow war noch nicht ausgepackt. Die ganze erste Nacht beschäftigen sich die SMS und Tweets mit der ersten Nacht des ersten Menschenpaares an diesem Strand. Ob sie eine Lampe mitgebracht hatten in ihrer goldenen Kugel, eine Angel für das Frühstück, ein Federbett wie in einem Hotelzimmer, woraus die Matte geflochten war, auf der sie geruht haben mochten, ob es wohl Moskitos gegeben haben mochte damals, ob sie an ein Netz gedacht hatten vor der Abreise von dort oben, von wo sie heruntergefallen war. Leute, wir sitzen im Boys Club in Khartoum und wollen sie einen Walkman haben. Die erste da. Wir wollen Musik hören. Beginnt das Schreiben. Hansi? Der erste Satz ist schon geschrieben, Tantchen. Liest du ihn mir vor? Und da lese ich ihr vor, vom ersten Nuba und der goldenen Kugel und der Liebe am Strand und den Früchten. Und die Tante öffnet die Augen und lächelt mich an und sie winkt mich zu sich. Sie will mir etwas sagen, aber sie ist zu schwach. Und da lege ich mein Ohr an ihren Mund. Als ich das Ohr an den Mund von Leni Riefenstahl lege, da höre ich, dass sie eben auch an das Tor zu ihrem Paradies geklopft haben musste. Und dass man ihr geöffnet hatte. Was will denn dieser aufgeregte Mensch wissen? Er will wissen, wann der erste Mord geschieht und wer das Opfer ist und wer ihn aufklärt. No was budrakot. Und für welches Gericht man ihn stellt. No was budrakot. Das kommt alles früh genug, sagt der Meister. In der Bibel auf Seite 3, der Grandmeister sagt, zuerst lassen wir den ersten Nuba zu Wort kommen. Was könnte er sagen? Er ist verzweifelt, sagt er. Aber warum? Weil er alles erst erfinden muss. Er ist verzweifelt? Das glaube ich nicht. Das Mädchen liebt ihn doch. Ja, das ist wahr. Wen sollte er sonst lieben? Es gibt ja keinen anderen. Erst wenn ein Sohn geboren wird, gibt es eine Wahlmöglichkeit. So wandert die kleine Audiokonferenz hin und her. Durchstreift den Dschungel der Geschwisterliebe, kommt an das Ufer des wilden Meeres der Eifersucht, verfängt sich im Dickicht unbeherrschbarer Gefühle. Machetenhiebe des Grandmasters of Writing sind nötig, um die Diskussion herauszuschlagen aus dieser Sackgasse. In den nächsten beiden Wochen werden tausende Jahre durchmessen. ich erfahre. Die Nuba wurden nach den Streitigkeiten der ersten Söhne in alle Winde zerstreut, kehrten zurück, wollten sich das Gebiet aneignen, stritten, kämpften, siegten. Diese Kämpfe sieht man auf den Fotos der Leni Riefenstahl. Rituelle Ringkämpfe, die von den alten Kriegen erzählen. Ganz zu Beginn wollen sie keine Schrift entwickeln. Schrift, so sagen noch heute die Alten, Schrift ist etwas, was das Gedächtnis schwächt. Aber dann kam es in der Geschichte der Nuba mehrfach zu Katastrophen, dass die Leute, die die großen lebendigen Bibliotheken waren, an einer Krankheit, einem Feuer, an einem Streit zugrunde gingen, ohne dass sie vorher ihr Wissen weitergeben konnten. Und so entwickelten sie doch eine Schrift und machten Notizen. Was war das? Ein Schuss? Nein, eine Katastrophe. Schau. Takin zeigt mir das kleine Loch in der Brust der Leni Riefenstahl. Der Lehrling ist mitten im Satz eingeschlafen. Und hat ihre Brust? Mit der Feder durchstoßen, ja. Und Staub kommt aus dem winzigen Loch. Und als der ganze Staub aus der Brust von Leni Riefenstahl entwichen ist, fühlen sie ihren Puls und sie begreifen, Leni Riefenstahl ist tot. Und sie stecken die Feder zurück in das Loch in der Brust. Und dann beugt sich der Grandmaster of Writing über das Pergament und liest. Und er schaut den Kalligraphielehrling entsetzt an. Was ist los? Er hat nicht das geschrieben, was er hätte schreiben sollen. Er hat einen anderen Text geschrieben? Ja. Ich erfahre, der Kalligraphielehrling hat einen Liebesbrief geschrieben an seine tote Geliebte. Karne, du bist tot, Ado, mein Leben, Kangos. Und ich atme noch. Ker, du nu, lieb wohl, Erde. Ker, du nu, lieb wohl, Himmel und Sonne. Lieb wohl. Ker, du nu, diese Woche. Sind wir wieder aus der Luft bombardiert worden. Und ich hatte Glück und habe überlebt. Aber was ist dieses Glück des Überlebens gegen das Glück? Als wir Hand in Hand durch den Wald liefen, André, könnten Sie bitte hinausgehen? Wir müssen die Situation diskutieren. Und Adam muss Gelegenheit haben, zu weinen. Der Grandmaster of Writing wird jedenfalls die Arbeit der Notation der Genesis fortsetzen. Und dieses Pergament mit dem Loch werden wir oben in den Höhlen aufbewahren. Der Lehrling und sein Bruder werden es hinaufbringen. André, wollen Sie nicht die beiden begleiten hinauf in die Höhlen? Sie sehen von dort oben das ganze Ausmaß der Katastrophe. Und ich werde mich hier um Ihre Tante kümmern. Als wir oben bei den Höhlen ankommen, sind meine beiden Begleiter plötzlich in Panik. Sie haben die Antonov hoch oben am Himmel entdeckt und flüchten in die erstbesten Wälder. Das Dorf ist zerstört. Die Hütte des Grandmasters of Writing liegt in Trümmern. Körperteile liegen herum. Von Von Tante Jenny sind nur ein paar Hautstücke übrig. Kleine Fetzen Haut mit geheimnisvollen, gelosenden Schriftzeichen. Takin hat durch einen Zufall überlebt. Er war in der Hütte seiner Großmutter am anderen Ende des Dorfes. Was für ein Zufall, dass sie nicht da war. Ja, der Meister hat mich gebeten, zu meiner Großmutter zu gehen. Frag sie noch einmal, sagt er, frag sie noch einmal, ob sie sich erinnern kann, wer diesen Traum gehabt hat, damals, dass unsere Genesis auf eine weiße Haut geschrieben werden muss. Und was werden wir jetzt machen? Wir werden das Riefenstahlpergament nach Genf schicken. Genauso wie es jetzt ist. Mit Loch und Feder. Aber es ist nicht die Genesis. Niemand kann die alte Schrift lesen. Diese Haut, sagt Madame Thibollet bei der Präsentation des Nuba-Pergaments in der Galerie Rosemont in Cette Genf. Peau, ce parchemin, mesdames et messieurs, c'est sensationnel. Pour la première fois dans leur histoire, les Nubas sentent une telle nécessité d'écrire leur histoire, leur Genèse, leur Bible. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte, sagt sie, fühlten die Nuba so etwas wie eine Notwendigkeit, ihre Geschichte, ihre Genesis, ihre Bibel zu notieren. Et vous voyez, mesdames et messieurs, ce que les Nuba veulent montrer. Und sehen Sie, worauf die Nuba mit diesem Pergament hinweisen wollen. Parce qu'ils sentent leur propre. Dass sie wissen, weil sie es an ihren eigenen Leibern zu spüren bekommen, dass ihre Geschichte, obwohl noch nicht aufgeschrieben, doch zu Ende ist. La plume qui est plantée dans ce parchemin. Mitten im Satz abgebrochen. Und die Feder, die in dem Pergament steckt, ist die Metapher dafür. Das Nuba-Pergament von Krok und Petschinka. Nach einer Idee von Giovanna Ribes und Petschinka. Mit Gudrun Ritter, André Jung, David Vurava, Vera Borek, Kanda Kodula, Bashir Komen, Kosche Bashir, Johann Adam Öst, Jule Böwe, Markus Meyer, Miki Brosch, Robert Brosch, Isabel Pischatzik, Patrick Schiha, Katharina Knapp, und Ausschnitten aus dem Film Ears and Eyes of God von Tomo Krishna. Endmix Jean-Boris Schimschak. Aufnahme, Schnitt, Komposition und Regie Petschinka. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2015.